Nach den Medienmeldungen aus Seoul veröffentlichten am 27. Oktober in Südkorea die Professorin der Universität Gyeongbuk die politische Versammlung Süd-Chungcheong, die aus 54 Bürgerinitiativen und Gesellschaftsorganisationen des Bezirkes Süd-Chungcheong besteht. Der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und einzelne Bürger und Organisationen hintereinander politische Deklarationen und Erklärungen. Sie wollen damit um jeden Preis die landesverräterische Präsidentin Park Geun-hye dafür bestrafen, durch Korruption, Unfähigkeit und Unwissenheit das Land in die schlimmste Krise in der Geschichte getrieben zu haben. Die Kampfdirektion für Volksaufstand 2016 berief am 28. Oktober in Seoul eine Pressekonferenz ein, erklärte ihren Eintritt in die außerordentliche Aktion und rief alle südkoreanischen Bürger dazu auf, durch Mobilmachung und Aufstand des Volkes am 12. November das Park Geun-hye-Regime umzustürzen. Die Unterstützungsquote gegenüber der Präsidentin, die nach den Meinungsumfragen vom 24. bis zum 26. Oktober auf die Linie von 17,5% rapid gefallen war, sank am 28. Oktober wieder auf 14%.